1. In Gina Zit Gabis in Israel Kenan Konig, Weshal der Stam Dan Nak Einem Eigenen Erbesit Suchta, Da im Bis Dahin Not Kein Territorium unter den Stammen Israel Zugteilt Worden War. 2. Die Daneten Schickten Fund Farhijmana Aus Soria und Esthael Aus, M. Das Land zu erkunden, auf ihre Reise erreichten Sie das Gebirge Ephraim und Übernachteten im Haus von Mika. 3. Als Sie sich in der Nahe von Mika's Haus auf Hilton, erkannten Sie den Dialekt des Jungen Leviten, woraufhin Sie in Fragten, where in Dorthing gebracht haben und Welsh aufgebedort Erfel. 4. Erklärt ihnen, dass Mika ingegen Besaling angestellt habe, damit im als Priester dien. 5. Daraufhin beten Sie in, Gott zu befragen, damit Sie erfahren konnten, ob ihr Erkundungsreise erfolgreich verlaufen word. 6. Der Priester antwortet ihnen, Sie konnten unbesorgt weitersehen, da ihr Reise unter dem Schutz und Wohlwollen des Herrn stehe. 7. Die fünf Männer zogen weiter nach Leis und beobachteten, dass die Bewohner dort nach der Art der Seidenie in Sicherheit und Wohlstand lebten, one Kontakt zu anderen Volken zu pflegen. 8. Nach ihrer Rückkehr zu ihren Stammesgenossen in Soria und Esthael wurden Sie gefragt, welche Ergebnis ihr Erkunden geliefert habe. 9. Sie forderten ihr Bruder auf, sofort gegen Leis in den Krieg zu ziehen, da das Land ausgezeichnet Sie und es keinen Grund gebe, mit der Eroberung lange zu zogen. 10. Sie versicherten ihnen, dass Sie auf ein sorgloses Volk und ein weites Land treffen würden, das Gott ihnen übergeben habe und in dem Essen nichts fehle. 11. Daraufhin brachen 600 bewaffnete Männer des Stamms Dan von Soria und Esthael Aus auf. 12. Warend ihres Marsches lagerten Sie bei Kirjat Jerim in Juda, weshal diese ort bis Hut Lager Dance genannt word. 13. Von dort aus zogen Sie weiter in das Gebirge Ephraim, bis Sie schließlich das Haus von Mika erreichten. 14. Die fünf Männer, die das Land zuvor erkundet hatten, informierten ihr Gefahrten darüber, dass sich in diesem Haus wertvoll Kult gegenstand wie ein Ephod und verschieden Gottesbilder befanden. 15. Sie bogen vom Wege B, suchten das Haus des Jungen Leviten auf und begrüßten in Freundlich. 16. Waren dessen postierten sich die 600 bewaffneten Männer der Daneten Kampf bereit vor dem Eingang des Tors. 17. Die fünf Kundschafter drangen jedoch in das Haus ein und entwendeten das Geschnitzbild, das Ephod, die Teraphim und das Gegossene Bild, waren der Priester draußen bei den Soldaten stand. 18. Als der Priester sah, why Sie die Kult gegenstand aus Mika's Haus herostrigen, fragte Sie entsetzt nach dem Grund für ihr Handeln. 19. Sie befahlen ihm zu schweigen und boten ihm an, ihr Priester und Geistlicher Vater zu werden, anstatt nur für einen einzelnen Haushalt zuständig zu sein. 20. Der Priester war über Diocese Angebot erfreut, nahm die Kult gegenstand und sich und schloss sich der Grupp der Danetenen. 21. Danach setzten Sie ihren Weg fort, wo bei Sie die Kinder, das wie und ihren Wertwahlen besitzt some Schutz und die Spitze des Zuges stellten. 22. Als Sie sich bereits ein Stück von Mika's Haus entfernt hatten, versammelte diese sein Nachbarn und nahm die Verfolgung der Daneten auf. 23. Als Sie die Daneten mit Rufen einholten, drehten die sich im und fragten Mika, warum mit einer so großen Mensch gegen Sie heranziehe. 24. Mika entgegnet, dass Sie im sein Gotter und seinen Priester gerobt hatten, und fragte verzweifelt, was im nun noch geblieben Sie. 25. Die Daneten warnten in Jedoch, kein weiteren Beschwerden zu Orson, da sonst einig ihre zornigen Männer in insane Family angreifen konnten. 26. Da Mika erkannte, dass die Daneten militärisch weitaus starker waren als er, gab er auf und kehrte in sein Haus zurück. 27. Nachdem die Daneten Mikas besitzen seinen Priester und sich Genemen hatten, überfielen Sie die friedlich Stadt Leis und tobten die Bewohner in einem blutigen Kampf. 28. Niemand konnte der Stadt zu Hilfe kommen, da Sie isoliert in der Ebene. Von Betrehab lag, anschließend boten die Daneten die Stadt wieder auf und ließen sich dort nieder. 29. SIE benannten die Stadt nach ihrem Stammvater Dan, obwohl SIE ursprünglich den Namen Leis getragen hat. 30. Die Danaten stellten das Gerobt Gotzenbild auf, und Jonathan, ein Nachkomme von Mose, diente ihnen zusammen mit seinen Sohnen als Priester bis zur Zeit der Vertreibung. 31. So blieb das von Mika angefertigte Gotzenbild bei den Danaten in Gebrauch, solange das Haus Gotts in Silo bestand.